Nach weiteren 10 oder 20 Jahren würde ein anderer Ingenieur im Mittelpunkt der Welt einen Turm errichten, in dem die Werktätigen der ganzen Erde eine ewig währende, glückliche Bleibe fänden. Pruschewski war durchaus in der Lage zu planen, wie ein solches Bauwerk in Bezug auf Statik und Mechanik, künstlerische Architektonik und wohnliche Zweckmäßigkeit auszusehen hätte. Schwierig fand er es dagegen, vorherzusehen, in welcher seelischen Verfassung sich die Bewohner des in weiter Ebene gelegenen Hauses befinden würden, und noch weniger konnte er sich die Menschen im Turm des Weltganzen leibhaftig vorstellen. Wie würde dann ein jugendlicher Körper aussehen? Und welch berauschende Kraft würde das Herz schlagen und den Verstand denken lassen? Von all dem wollte Pruschewski schon jetzt genaue Kenntnis haben, um sicher zu sein, dass er die Mauern seiner Baukunst nicht vergebens errichtete. Das Haus sollte dereinst von Menschen bewohnt werden, die Menschen aber mussten von jener sich verschwenderisch verströmenden Lebenswärme erfüllt sein, für die es früher einmal das Wort Seele gegeben hatte. Es widerstrebte ihm, leere Gebäude zu errichten, solche, in denen die Menschen nur lebten, um sich vor den Unbilden des Wetters zu schützen. Pruschewski fror in der Kühle der Nacht und kletterte hinunter in die begonnene Baugrube, wo Windstille herrschte. Er blieb eine Weile in der Tiefe auf einem Stein sitzen, seitlich ragte das Bodenprofil in die Höhe, und deutlich war zu erkennen, dass der Mutterboden scharf abgegrenzt und verbindungslos auf dem Lehmgrund lagerte und nicht aus ihm hervorging. Ließ wirklich jede Basis ihren eigenen Überbau entstehen? Wurde bei der Erzeugung lebensnotwendiger Materialien als Nebenprodukt dem Menschen auch eine seelische Bereicherung gegeben? Und falls es gelänge, die Produktion zu höchster Ökonomie zu führen, würde da nicht auf indirektem Wege Unvorhersehbares entstehen? Schon mit 25 Jahren hatte sich Ingenieur Pruschewski plötzlich mit seinem Denken in einer Verengung gesehen, die der Weiterentwicklung seines Lebensverständnisses ein Ende setzte, als sei er mit seinem sensiblen Verstand gegen eine dunkle Wand gestoßen. Seitdem bewegte er sich qualvoll kriechend vor der Wand hin und her und tröstete sich mit dem Gedanken, dass er ja die grundlegende, wahre Beschaffenheit jenes Stoffes, aus dem sich Welt und Mensch kombinatorisch zusammensetzten, durchaus erfasst hatte. Die gesamte exakte Wissenschaft lag diesseits der Erkenntniswand. Dahinter erstreckte sich ein trostloses Nichts, in das einzudringen sich nicht lohnte. Dennoch wäre es spannend gewesen zu erfahren, ob je ein anderer hinter die Wand vorgedrungen war. Wieder trat Pruschewski an die Barackenwand und bückte sich, um den nächstliegenden Schläfer zu betrachten, in der Hoffnung, etwas Besonderes über das Leben zu erfahren. Doch es war kaum etwas zu erkennen, weil das Petroleum in der Lampe zur Neige ging, und zu hören war nur langgezogenes, tiefes Atmen. Pruschewski verließ die Baracke und machte sich auf den Weg zu einem Spätfrisiersalon. Er hatte plötzlich das Bedürfnis, sich rasieren zu lassen. In Stunden der Schwermut hatte er es gern, wenn fremde Hände ihn berührten. Nach Mitternacht erreichte Pruschewski sein Quartier, das sich im Anbau eines Hauses umgeben von einem Obstgarten befand. Er öffnete das Fenster in die Dunkelheit und setzte sich für eine lange Weile. Ein schwacher, örtlicher Wind raschelte in den Blättern, dann trat wieder Stille ein. Jemand ging ein Liedchen summend am Garten vorüber, ein Buchhalter, der von der Spätschicht kam, oder einfach ein Mensch, dem noch nicht nach Schlafen zumute war. Wie pendelnd aufgehängt flimmerte in rettungsloser Ferne verschwommen ein Stern, nie würde er sich nähern. Pruschewski sah ihm durch die milchig trübe Luft entgegen, die Zeit verrann und er fragte sich, soll ich meinem Leben ein Ende machen? Gab es einen einzigen Menschen, der ihn so brauchte, dass es sich lohnte, die Existenz noch weiter auszudehnen, bis zu einem relativ fernen Tode? Statt einer Hoffnung stand ihm doch nur das Erdulden bevor, und irgendwo am Ende der Abfolge von Nächten des Wechsels von Blätterfall, Erblühen und erneutem Vergehen der Gärten, der Begegnung mit Menschen und des Wiederauseinandergehens, war schon die Stunde festgesetzt, da er sich auf ein Bett legen, das Gesicht zur Wand drehen und verenden würde, ohne noch einmal zu weinen. Dann bliebe zwar noch seine Schwester auf der Welt, doch würde sie ein Kind gebären, und das mütterliche Erbarmen wäre stärker als die Trauer um den toten, zerstörten Bruder. »Besser ich sterbe«, dachte Pruschewski. »Hier benutzt man mich zwar, aber niemandem bedeute ich etwas. Morgen schreibe ich meiner Schwester einen Abschiedsbrief. Ich muss gleich früh eine Briefmarke kaufen.« Nachdem der Entschluss, aus dem Leben zu scheiden, gefasst war, ging Pruschewski zu Bett und schlief ein mit einem glücklichen Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben. Bevor er es jedoch zur Gänze ausgekostet hatte, um 3 Uhr morgens, erwachte er, machte Licht und saß in der Helligkeit und in der Stille, umstanden von den Apfelbäumen bis zum Morgengrauen, da öffnete er das Fenster, um die Vögel und die Schritte der Passanten zu hören. Nach dem allgemeinen Erwachen erschien ein Fremder bei den Erdarbeiten in der Schlafbaracke. Nur einer, Kaslow, kannte ihn, dank früheren Auseinandersetzungen. Es war Genosse Paschkin, der Vorsitzende des Bezirksgewerkschaftssowjets. Sein Gesicht war früh gealtert, der Körper gebeugt, weniger eine Folge vorgeschrittenen Alters als gesellschaftlicher Überlastung. Aufgrund solcher Voraussetzungen sprach Genosse Paschkin stets in väterlichem Tone wie einer, der alles weiß und alles vorhersieht. »Und wenn schon«, pflegte er zu sagen, wenn die Lage wieder einmal kritisch war, »das Glück kommt trotzdem, historisch gesetzmäßig.« Ergeben neigte er sein melancholisches Haupt, für das es nichts gab, was es nicht schon einmal durchdacht hätte. Vor der in Arbeit befindlichen Baugrube senkte Paschkin den Blick zur Erde, wo sich in diesem Falle das Produktionsobjekt befand. »Euer Tempo ist zu gering«, wandte er sich an die Erdarbeiter. »Warum unternehmt ihr nichts zur Steigerung der Arbeitsproduktivität? Der Sozialismus kommt auch ohne euch aus, aber euer Leben hat ohne ihn keinen Zweck und euer Tod auch nicht.« »Genosse Paschkin, wir geben uns doch, wie man so sagt, die allergrößte Mühe«, sagte Kaslow. »So? Und dann habt ihr bloß das Häufchen da ausgebuddelt?« Von Paschkins Vorwurf verwirrt, hüllten sich die Arbeiter in betroffenes Schweigen. »Der Mann hat ja recht. Sie mussten schneller schachten, den Hausbau beschleunigen, sonst würden sie darüber hinwegsterben. Mochte ihr Leben ruhig schwinden wie ein Atemhauch, wenn es sich durch die Errichtung des Hauses nutzbringend organisieren ließ, für ein felsenfestes Zukunftsglück und für die Kinder.« Paschkin blickte in die Ferne, in Ebenen und Schluchten. Da hinten entstanden die Winde, brauten sich eiskalte Wolken zusammen, wurden Mücken und Seuchen erbrütet, schmiedeten die Kulaken ihre Pläne, döste die rückständige Dorfarmut vor sich hin, und in dieser trostlosen Leere war das Proletariat ganz auf sich allein gestellt, musste es an alles und für alle denken und in mühevoller Handarbeit den ewig unverwüstlichen Lebensstoff erstellen. Tiefes Mitgefühl mit all seinen Gewerkschaftsverbänden erfasste Paschkin, und er erfuhr es an sich selbst, was es heißt, die Werktätigen zu lieben. »Genossen, ich werde dafür sorgen, dass ihr bestimmte Vergünstigungen auf Gewerkschaftsebene erhaltet«, sagte Paschkin. »Und woher nimmst du die Vergünstigungen?«, fragte Safronow. »Erst müssen wir sie doch machen, dann übergeben wir sie dir, und du übergibst sie uns.« Paschkin warf Safronow lediglich einen seiner melancholisch-seherischen Blicke zu. Dann begab er sich ins Stadtinnere zu seiner Dienststelle. Kaslow ging ihm nach, und als sie sich ein Stück entfernt hatten, sagte er: »Genosse Paschkin, bei uns ist jetzt ein gewisser Wostschew eingestellt. Er hat aber keine Überweisung vom Arbeitsamt, deshalb müssen Sie ihn, wie man so sagt, wieder ausstellen.« »Ich sehe darin keinen Grund zur Auseinandersetzung. Wir haben zurzeit einen Mangel an Proletariat«, lautete Paschkins Entscheid, der Kaslow ungetröstet ließ. Sein proletarischer Glaube erlitt einen Tiefsturz. Am liebsten wäre er unverzüglich in die Stadt gegangen, um enthüllende und belastende Eingaben zu verfassen und organisatorische Errungenschaften versprechende Auseinandersetzungen zu entfachen. Bis zum Mittag verlief die Zeit glatt. Niemand vom organisatorischen oder technischen Personal kam noch zur Baugrube, dennoch nahm der Boden unter den Spatenstichen weiter ab, allein der Kraft und Ausdauer der Erdarbeiter zuliebe. Woschew bückte sich hin und wieder, hob ein Steinchen oder andere lehmverklebte Bestandteile des Erdenstaubes auf und verwahrte sie in seiner Hosentasche. Es beglückte und rührte ihn, wie unendlich lange der Kieselstein im Lehminneren, in der gespeicherten Finsternis gelegen hatte. Also hat er sich dort aufgehoben gefühlt, umso mehr musste der Mensch am Leben bleiben. Am Nachmittag bekam Kaslow Atembeschwerden. Er gab sich große Mühe, tief und kräftig durchzuatmen, doch die Luft drang nicht wie sonst bis zum Bauche vor, sondern wirkte nur auf die oberen Körperpartien ein. Kaslow setzte sich auf den nackten Erdboden und befühlte sein knochiges Gesicht. »Schon wieder kaputt?« fragte Savronow. »Du solltest dich zur gesundheitlichen Stärkung bei der Gymnastik melden. Aber nein, du brauchst die Auseinandersetzung. Dein Denken ist eben veraltet.« Tschiklin wuchtete die Brechstange unentwegt, ohne sich einen Augenblick der Ruhe zu gönnen gegen einen flachen Findling, um ihn zu zertrümmern. Weder Gedanken noch Stimmungen konnten ihn ablenken. Er wusste überhaupt nicht, wie er anders hätte leben sollen. Womöglich wäre er zum Dieb geworden oder hätte die Revolution angetastet. »Kaslow hat schon wieder schlapp gemacht«, sagte Savronow zu Tschiklin. »Er wird den Sozialismus nicht überleben. Irgendeine Funktion fehlt bei ihm.« Im gleichen Augenblick begann Tschiklin nachzudenken, da der Abfluss seiner Lebensgeister ins Erdreich unterbrochen war. Er lehnte den schweißnassen Rücken an die Steilwand des Bodenaushubs, sah in die Ferne und gab sich bildhaften Erinnerungen hin. Auf andere Weise zu denken war ihm nicht gegeben. In einer Schlucht, unweit der Baugrube, sah er dürres Gras und minderwertigen Sand in bleierner Leblosigkeit. Die allgegenwärtige Sonne verstrahlte ihren Körper auch hier verschwenderisch an jede noch so nichtige Erscheinungsform des Lebens. Sie war es auch, die vor undenklichen Zeiten eine Schlucht unter Zuhilfenahme von warmen Regengüssen ausgewaschen hatte, ohne dass sich bisher eine proletarische Nutzanwendung ergeben hätte. Um seine Überlegung nachzuprüfen, ging Tschiklin zur Schlucht hinüber und durchmaß sie mit gewohnten Schritten, gleichmäßig atmend, um sich nicht zu verzählen. Die Schlucht eignete sich bestens als Baugrube. Man brauchte sie nur zu vertiefen, bis knapp über den Grundwasserspiegel und die Hänge zu begradigen. »Kaslow kann ruhig krank machen«, sagte Tschiklin, als er zurückkam. »Hier graben wir nicht weiter. Wir setzen das ganze Haus in die Schlucht. Da ziehen wir es hoch. Kaslow wird das noch erleben.« Viele von denen, die Tschiklin gehört hatten, unterbrachen die Schachtarbeit und ruhten sich erst einmal aus. Kaslow aber hatte seinen Schwächeanfall schon überwunden. Er beschloss, zu Pruschewski zu gehen und ihm zu melden, dass nicht mehr gegraben wurde, weshalb Grundlegendes zur Verbesserung der Disziplin zu geschehen habe. Der Gedanke an den organisatorischen Nutzen, den er auf diese Weise stiftete, versetzte ihn in helle Vorfreude. Und er gesundete zusehends. Doch er wurde kaum, dass er sich in Bewegung gesetzt hatte, von Savronow gestoppt. »Nanu, Kaslow, nimmst du Kurs auf die Intelligenz? Sie lässt sich schon selber zu uns Massen herab.« Pruschewski kam auf die Baugrube zu, gefolgt von Fremden. Den Brief an seine Schwester hatte er abgeschickt. Nun wollte er zähe Arbeit leisten, sich fleißig um die laufenden Dinge kümmern. Jedes beliebige Gebäude mochte es auch noch so fremden Zwecken dienen, errichten, wenn es ihm dabei gelänge, sein Bewusstsein ruhen zu lassen, jene mühsam errungene, noch verletzbare Abgeklärtheit zu wahren, die auf seinen baldigen Tod und die Trennung von den Zurückbleibenden abgestimmt war. Eine besondere Rührung empfand er gegenüber Menschen, die er früher aus welchem Grund auch immer nicht gemocht hatte. Jetzt schien ihm, als verberge sich gerade in ihnen das eigentliche Rätsel seines Lebens. Und so sah er forschend in die einfältigen Gesichter von Fremden und Bekannten, verspürte dabei innere Bewegtheit, blieb aber erkenntnislos. Die Neuankömmlinge waren Arbeitskräfte von Paschkin geschickt, um das staatlich vorgegebene Arbeitstempo sicherzustellen. Allerdings handelt es sich keineswegs um Arbeiter. Tschiklin erkannte auf den ersten Blick in ihnen städtische Beamte, die man zu ihrem Gegenteil umqualifiziert hatte, Steppen-Eremiten unterschiedlichster Art und Leute, die es gewohnt waren, gemächlich hinter Arbeitspferden herzutrotten. Ihrer Gestalt war kein proletarisches Arbeitstalent anzusehen, sie schienen eher dazu geschaffen, auf dem Rücken zu liegen oder andere Ruhestellungen einzunehmen. Pruschewski bestimmte Tschiklin, die Neuen über die Baugrube zu verteilen und sie in der Arbeit zu unterweisen, weil man mit den Menschen so, wie man sie auf der Welt vorfand, leben und arbeiten musste. »Das kriegen wir schon«, äußerte Safronow, »aus solchen rückständigen Elementen machen wir ruckzuck Aktivisten.« »Na gut«, sagte Pruschewski vertrauensvoll und folgte Tschiklin in die Schlucht. Tschiklin meinte, die Schlucht, das sei doch schon eine halbfertige Baugrube, und wenn man sie verwende, könne man die Schwächlicheren der Arbeiter schonen und der Zukunft erhalten. Pruschewski stimmte zu, weil er ohnehin bis zur Fertigstellung des Baus sterben würde. »Mir hingegen sind gewisse wissenschaftliche Zweifel gekommen«, sagte Safronow, und sein Gesicht legte sich in ebenso höfliche wie bewusstseinsstarke Gedankenfalten. Die anderen horchten auf. Safronow sah die Umstehenden mit dem unergründlichen Lächeln des Besserwissers an. »Woher bezieht eigentlich der Genosse Tschiklin sein tiefschürfendes Weltverständnis? Wurde ihm vielleicht im zarten Kindesalter eine besondere Erleuchtung zuteil? Vielleicht weiß er darum besser als der Wissenschaftler, wo Baugruben vorzugsweise hingehören, in Schluchten nämlich. Wie kommt es bloß, Genosse Tschiklin, dass du so schlau bist? Genosse Pruschewski und ich sind kleine Fische gegen dich, irren zwischen den Klassen umher, erkennen unseren eigenen Vorteil nicht.« Tschiklin war zu verschlossen, um solcher Tücke gewachsen zu sein, und antwortete vage: »Wo soll man hin? Man macht sich eben Gedanken.« Pruschewski sah Tschiklin an wie einen hoffnungslosen Märtyrer. Sodann veranlasste er, dass eine Probebohrung in der Schlucht vorgenommen wurde, und entfernte sich in sein Büro. Dort arbeitete er gewissenhaft an der Ausarbeitung weiterer Einzelheiten des proletarischen Gemeinschaftshauses, um sich auf das Gegenständliche zu konzentrieren und die Erinnerung an das Menschliche zu meiden. 2 Stunden später brachte Woschew die Bodenproben aus den Bohrlöchern. »Sicher kennt Pruschewski den Sinn des Naturlebens«, dachte Woschew. Und gedrängt von seiner nie verstummenden Sehnsucht, entschloss er sich zu der Frage: »Wissen Sie nicht, warum die Welt so beschaffen ist?« Pruschewski sah Woschew aufmerkend an. »Ist es möglich, dass diese da eines Tages zur Intelligenz gehören werden? Hat der Kapitalismus uns als Zwillingsbrüder gezeugt? Mein Gott, wie fade sieht dieses Gesicht schon jetzt aus!« »Das weiß ich nicht«, sagte Pruschewski. »Sie hätten es in Erfahrung bringen können, deswegen hat man sie doch studieren lassen.« »Jeden von uns hat man ein totes Einzelding studieren lassen. Ich weiß über Lehm und Ton Bescheid, über die Schwere von Gewichten und über die ruhende Mechanik. Dagegen kenne ich mich schlecht mit Maschinen aus und weiß auch nicht, wieso bei einem Tier das Herz schlägt. Den großen Zusammenhang und das Inwendige hat man uns nicht erklärt.« »Schade«, entgegnete Woschew. »Wie konnten Sie denn die ganze Zeit überleben? Lehm und Ton sind gut für Ziegel, aber Ihnen sollte das nicht genügen.« Pruschewski nahm die Bodenproben und versuchte, sich darauf zu konzentrieren. Er wollte jetzt allein sein mit diesen dunkel gefärbten Klümpchen Erde. Wostschew wich zur Tür zurück und ging hinaus, kummervoll vor sich hin murmelnd. Der Ingenieur untersuchte den Boden. Mit der Routine des automatisch funktionierenden Hirns, das weder Hoffnung noch auf Befriedigung drängende Sehnsucht kennt, berechnete er die Druck- und Deformationskoeffizienten. In früheren Zeiten, als er das Leben noch sinnlich erfühlte und dem Trugbild des Glücks erlegen war, hätte Brudzewski die Tragfähigkeit des Bodens weniger genau bestimmt. Jetzt hingegen drängte es ihn, sich unablässig mit Objekten und Anlagen zu befassen, damit sie in seinem Kopfe und in seinem leeren Herzen an die Stelle der Liebe und der menschlichen Bindungen traten. Wenn er die statische Ruhe des zukünftigen Hauses technisch nachvollzog, so überkam ihn eine Verstandesabgeklärtheit, die beinahe etwas Genießerisches hatte. Die Einzelheiten des Bauwerks erforderten eine Hinwendung, die sich als besser und dauerhafter erwies als die Freundschaft mit Gleichgesinnten. Der Urstoff, der von ewigem Bestand war, der weder der Bewegung noch dem Leben noch der Vergängnis unterlag, ersetzte Brudzewski Vergessenes, das er früher für unentbehrlich gehalten hatte, wie das Wesen der verlorenen Geliebten. Mit der Bestimmung der mathematischen Größen hatte Brudzewski die Unzerstörbarkeit des proletarischen Gemeinschaftshauses gesichert und die Verlässlichkeit des Materials, das dazu dienen sollte, die bislang schutzlos im Freien Lebenden zu beschirmen, verschaffte ihm ein Gefühl des Trostes. Eine lautlose Leichtigkeit ergriff von seinem inneren Besitz, als lebte er nicht gleichmütig auf den Tod zu, sondern so, wie es ihn einst die Mutter flüsternd geheißen hatte, woran er aber seit langem jede Erinnerung verloren hatte. Voller Frieden und Verwunderung trat Brudzewski aus seinem Tiefbaubüro. In der Natur ging der verausgabte Sommertag in den Abend über, nah und fern kam allmählich alles zum Erliegen, die Vögel suchten Unterschlupf, die Menschen legten sich schlafen, sanft stieg Rauch aus der fernen Feldscheune auf, in der ein unbekannter müder Mensch vor einem Herd saß, in Erwartung der Abendmahlzeit, entschlossen, sein Leben bis zum Ende zu erdulden. Die alte Baugrube war leer, die Arbeiter schachteten die Schlucht weiter aus, dort drüben vollzog sich jetzt alle Betriebsamkeit. Brudzewski überkam das plötzliche Verlangen, in der fernen Hauptstadt zu sein, wo die Menschen spät schlafen gehen, wo sie philosophieren und diskutieren, wo es abends aus den großen, noch geöffneten Lebensmittelgeschäften nach Wein und Backwerk duftet, wo man eine unbekannte Frau kennenlernen und mit ihr die Nacht verplaudern kann, um das geheimnisvolle Glück der Freundschaft auszukosten, deren Erregung man bis in alle Ewigkeit weiterschüren möchte, während man stattdessen in der leeren Morgendämmerung unter einer verloschenen Gaslaterne auseinandergeht, ohne ein Wiedersehen zu vereinbaren. Brudzewski setzte sich vor dem Büro auf eine Bank. Genauso hatte er, die sommerlichen Abende waren noch wie damals, vom Haus seines Vaters gesessen, um den Passanten zuzusehen. Manche gefielen ihm, und er bedauerte es, dass die Menschen nicht alle miteinander bekannt waren. Ein Eindruck aber war bis auf den heutigen Tag sehnsuchtsvoll in ihm lebendig geblieben. Eines Abends war ein Mädchen am Hause seiner Kindheit vorübergekommen. Er entsann sich weder, wie sie ausgesehen hatte, noch in welchem Jahr es gewesen war. Dennoch sah er seitdem erwartungsvoll in alle Frauengesichter, fand aber in keiner jene eine wieder, die so dicht an ihm vorübergegangen war, ohne stehen zu bleiben und die doch seine einzige Liebe geblieben war. Während der Revolution hatten in ganz Russland die Hunde ununterbrochen Tag und Nacht gebellt. Nun aber waren sie verstummt. Es wurde gearbeitet und die Werktätigen brauchten ungestörte Ruhe. Die Miliz wachte über die Stille in der Umgebung der Arbeiterwohnstätten, damit der Schlaf tief und dem Tagewerk zuträglich wäre. Nur die Bauarbeiter, die Nachtschicht hatten, schliefen nicht. Ebenso wenig jener beinlose Invalide, dem Wostschew bei seinem Einzug in die Stadt begegnet war. Der kam auf einem niedrigen Karren zum Genossen Paschkin, um seinen Anteil am Leben einzufordern, wie er es regelmäßig einmal in der Woche tat. Paschkins Haus war aus solidem Mauerwerk und somit gegen Brandstiftung gefeit. Die offenstehenden Fenster seiner Wohnstätte gingen auf einen kulturvoll gepflegten Garten hinaus, in dem selbst des Nachts die Blumen leuchteten. Der Krüppel rollte zunächst am Fenster der Küche vorüber, wo es dampfte und zischte wie in einem Kesselhaus. Hier wurde gerade ein Abendbrot produziert. Vor Paschkins Arbeitszimmer machte der Krüppel Halt. Der Hausherr saß unbeweglich hinterm Schreibtisch, mit seinen Gedanken in etwas vertieft, das sich der Einsichtnahme entzog. Auf dem Schreibtisch standen diverse Fläschchen und Schächtelchen, die dazu dienten, Paschkins Gesundheit zu festigen und seine gesellschaftliche Aktivität zu steigern. Paschkin hatte sich ein hohes Maß an Klassenbewusstsein angeeignet, er gehörte zur Avantgarde und hatte eine Menge Errungenschaften angehäuft, deshalb pflegte er seinen Körper nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht aus persönlicher Daseinslust, sondern im Interesse der ihm anvertrauten Arbeitermassen. Der Invalide wartete, bis Paschkin seine geistige Tätigkeit kurzzeitig unterbrach, sämtliche Körperglieder einer routinemäßigen gymnastischen Überholung unterzog und nun, sichtlich erfrischt, wieder Platz nahm. Schon wollte der Krüppel das Wort durchs Fenster an ihn richten, als Paschkin nach einem Fläschchen griff, dreimal andächtig Luft holte und einen Tropfen zu sich nahm. »Wie lange soll ich noch auf dich lauern?« fragte der Invalide, dem jeder Sinn für den Wert von Leben und Gesundheit abging. »Du brauchst wohl wieder mal eine Abreibung.« Fast hätte Paschkin einen Schreck erlitten, doch gelang es ihm durch konzentrierten Verstandeseinsatz, Ruhe zu bewahren und Nervenverschleiß vom Körper fernzuhalten. »Genosse Jartschew«, antwortete Paschkin, »ich weiß wirklich nicht, was du willst. Du bekommst eine Rente erster Klasse, nicht wahr?« »Soweit ich kann, komme ich dir doch entgegen. Was quasselst du da, du Klassenabfall? Ich bin es, der dir entgegenkommt, auf der Straße und anderswo. Du bist doch froh, wenn du mich nicht siehst.« Das Arbeitszimmer betrat Paschkins Gattin mit rot aufgemalten Lippen, fleischkauend. »Schon wieder diese Aufregung, Ljowotschka«, sagte sie. »Ich wickle gleich was ein und gebe es ihm, nicht zum Aushalten. Diese Leute können einem den Nerv töten.« Ihr gesamter, unsäglicher Körper wogte vor Entrüstung, als sie sich entfernte. »Wie dieser Halunke seine Alte rausgefüttert hat«, ließ sie Jartschew aus dem Garten vernehmen. »Bei der arbeiten schon im Leerlauf alle Ventile. Bei dieser Zippe kommst du wohl auf deine Kosten.«